أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterrichtsarabisch und Deutsch, und wir machen weiter inshallah mit Erklärung von Riyad al-Salihin. Und wir sind bei Hadith Nummer 93 bei mir und bei euch 92. عن الزبير ابن عدي قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وعلى وسلم الحديث رواه البخاري كان ذلك بارك الله فيكم لما طبعا أنس رضي الله عليه أدرك أحد الحجاج والحجاج كان في عهد الأمويين كان أميرا من أمراء الأمويين وهو الحجاج بن يوسف الثقفي وكان معروفا بالظلم وسفك الدماء وكان جبارا عنيدا حتى أنه حاصر مكة لقتال عبد الله بن الزبير ورمى الكعبة بالمنجنيق وهدم شيء من الكعبة وكان يؤذي الناس ولكن على الطرف الآخر كما ذكرنا المرة الماضية كان يحفظ القرآن وكان عنده بلاغة عجيبة وشجاعة وفتح فتوحات كبيرة للمسلمين سير الجيوش حتى تفتح البلاد ولكنه طبعا الحجاج كان ظالما ظلما شديدا فالناس أتوا أنس يشتكون للحجاج يفعل يظلم ماذا نفعل فقال أنس اصبروا أمرهم بالصبر على ظلم ولاة الأمور على ظلم الحكام هنا لأن ولاة الأمور يسلطون على الناس بسبب ظلم الناس يعني إذا الحكام تسلطوا على الناس يكون ذلك بسبب ظلم الناس فإذا رأيت الحاكم يظلم فاعلم أن الرعية تظلم أما إذا رأيت الحاكم يعدل فاعلم أن الناس بينهم عدل سئل عبد الملك بن مروان لما جمع وجهاء الناس سألوه عن الحكم والولاية فقال أتريدون أن نكون مثل أبي بكر وعمر قال لا قال لما تكونوا كرجال أبي بكر وعمر نكون لكم كأبي بكر وعمر لما تصيروا مثل أنتم مثل رجال أبي بكر وعمر سنصير فلذلك الناس عموما على دين ملوكهم ذلك الخوارج لما سألوا علي رضوان الله عليه قالوا ما بال الناس انتقدوا عليك يعني يتكلمون فيك ولم ينتقدوا على أبي بكر وعمر فقال لأن رجال أبي بكر وعمر أنا وأمثالي وأما رجالي فأنت وأمثالك يعني لما أبو بكر وعمر كان عندهم الصحابة رضوان الله عليهم يطيعون أمرهم ويفعلون ويعملون عفوا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أعطاهم أبو بكر وعمر فإذا تقولوا أني أسوأ من أبي بكر وعمر لأنكم أنتم أسوأ من رجال أبي بكر وعمر فأعطاكم الله سبحانه وتعالى أسوأ من أبي بكر وعمر لو كنتم أفضل أعطاكم الله سبحانه وتعالى أفضل الحجاج اختلف أهل العلم فيه فمنهم من كفره منهم من كفره لأنه قتل الكثير من الصحابة قتل الكثير من الصحابة ضرب الكعبة بالمنجنيق عبد الله بن الزبير صلبه على الكعبة صلب، وعبد الله بن الزبير سبحان الله يعني من خيرة الصحابة وهو مبشر بالجنة. فسبحان الله. أما الآخرون فقالوا هو ظالم، ولكن ما نستطيع أن نقول عنه كافر، اختلف فيه أهل العلم. والراجح بارك الله فيكم أنه ظالم من الظلمة، وهو طبعا الآن بين يدي ربه. وسبحان الله، هذه العقيدة التي يجب أن يكون عليها المسلم. يعني على المسلم أن يصبر على ظلم الحاكم، لأن المسلم يعلم أن سبب ظلم الحاكم الناس وظلم الناس، والمسلم يعلم أنه سيأتي يوم القيامة وسيقابل هذا الحاكم بين يدي الله سبحانه وتعالى، فإذا ظلمه الحاكم سيأخذ حقه منه. ولكن هذه العقيدة اليوم أصبحت منسية بين المسلمين، فتجد أن الناس تصعد المنابر وتشتم وتسب ولاة الأمور وتتكلم فيهم، وكأن الحكام هم سبب كل شيء. يعني كأن الناس ما تفعل شيء، ولكن في ديننا الأمر عكس. إذا كان الناس يظلمون ولا يطبقون شرع الله سبحانه وتعالى، فيسلط الله سبحانه وتعالى عليهم حكامان لا يخافون الله سبحانه وتعالى فيهم، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وقع السيف في الأمة سلط الله عليها عدوها، ليس فقط الحاكم إنما العدو كذلك يسلط، ولما يقعوا في الحرام يسلط عليهم الله الأمراض. وإذا فهم هذا بارك الله فيكم، فهم هذا المنهج الخطأ الذي يفعله البعض، وهو الكلام فقط في الحكام والكلام في الآخرين، ويتركوا أنفسهم وينسون أنفسهم. فلذلك قال لهم أنس اصبروا. وفيه أولا، لو كان الحجاج كافرا لما كان قالهم أنس هذا الكلام فيه. ثانيا، الصبر بارك الله فيكم على هذا الابتلاء. وفيه كذلك أن الإنسان إذا صبر على ظلم الحاكم كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإن أكل مالك وإن ضرب ظهرك وإن أكل مالك فعليك أن تصبر. قالوا ما نجابذه بالسيف، ما نقاتل. قال ما لم تروا فيه كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وهذا ليس على الإطلاق، وإنما في عندك لسه ضوابط لهذه المسألة، أن تكون المفسدة أقل كثيرا من الذي يحدث. ثانيا، أنك ما تعمل فتن بين المسلمين. يعني بدل ما يقتل هؤلاء المئات الألوف من المسلمين، اصبر وخذ حقك يوم القيامة خير لك، ولكن أنك تعمل هذه الفتنة بين المسلمين. ونحن في زماننا الحمد لله رب العالمين نرى هذه المسألة تماما، نرى هذه المسألة تماما بارك الله فيكم. فقال اصبروا، قال اصبروا. والصبر بارك الله فيكم يحتاج علم ونية، العلم بأنه إذا صبر سينال الأجر، والنية في الصبر أن تكون لله. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى، لأنه بعدين صبر. يعني هل إذا أخذت منك مالك، أول شيء هنا يبين الصبر، فيما بعد أنا أخذت المال إجباري بدك تصبر لأنه ما عندك شيء ثاني. أما الصبر هو أول شيء عند المسألة الأولى. قال فإنه لا يأتي زمانا إلا والذي بعده شر منه. أي بارك الله فيكم، لا يأتي على الناس زمان في بالنسبة للدين إلا الذي يأتي بعده شر أكثر، ولكن هذا ليس على الإطلاق، هذا ليس على الإطلاق، يعني هذا ليس على الإطلاق، إنما في مكان قد يكون أفضل. والدليل أنه اليوم مثلا إذا أتينا لوضع ألمانيا، نحن قبل 15 سنة أو 20 سنة ما كان وضعنا مثل الآن، هلا وضعنا أفضل بكثير من قبل 15 سنة. فإذا هذا ليس على الإطلاق، يعني مو ضروري كل الناس. والدليل كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، والدليل أن المسلم أن أهل الإسلام سترجع إليهم القوة، وسيرجعوا وستكون لهم عاصمة، وسيكون للمسلمين خلافة، وسيكون هذا كله. إذن ليس على الإطلاق إنه، وإنما عموما كل ما يأتي زمان الذي بعده أشر منه أو بعده فيه شر بالنسبة للناس أنه ما يطبقون دين الله سبحانه وتعالى ليس على الإطلاق حتى تلقوا الله سبحانه وتعالى. وطبعا ليش يا أخوة في الزمان هكذا؟ لأنه اتبع الهوى، اتبع الهوى، الناس تبحث وراء الدنيا، والذي يبحث وراء الدنيا الله سبحانه وتعالى يذله، هذا معروف. ما في علم في الدين، ما في تطبيق للدين، ما في تقوى، ما في. طبعا هل كل عند كل الناس؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال هلك الناس فهو أهلكهم. ما تقول هلك الناس، قل الكثير من الناس يفعلون، الكثير من الناس يفعلون، ولكن ليس الكل، لأنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، دائما في أهل خير، ودائما يبقى هذا الخير في هذه الأمة. أما قوله الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين فهذا لا يثبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المعنى صحيح أنه يبقى خير في هذه الأمة. فلما بارك الله فيكم، ليش كل زمان يأتي الذي بعده؟ لأن الناس تتشبث أكثر في الدنيا وتبتعد أكثر عن الدين، فلما يحدث هذا للناس الله سبحانه وتعالى يسلط عليهم حكاما. هؤلاء الحكام طبعا يظلموهم. فذلك على الإنسان أن لا يتغير إلى الشر ولو تغير الناس، وإنما سبحان الله، وإنما بارك الله فيكم يصبر ويعتبر ويسأل نفسه، سنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وسنسأل عن أعمالنا، لن نسأل عن فلان فلان، لن نسأل عن فلان فلان، إنما سنسأل أولا عن أعمالك أنت. وهذا خطأ، أن بعض الناس يظن أنه سيسأل عن الأمة كلها. إذا كنت أنت قائد الأمة ستسأل عن الأمة، أما إذا كنت إنسان لوحدك ستسأل عن أعمالك أولا وعن الذي تستطيع، يعني الذي أنت مسؤول عنه، أما غير ذلك لا. فهذا خطأ أن الإنسان يجعل نفسه جسرا حتى يعبر فوقه الناس ثم يسقط هو وتعبر الناس، أو يجعل نفسه شمعة تحترق والناس يعني يضيء لهم الطريق وبعدين ينسى نفسه، وهذا خطأ كبير بارك الله فيكم. فإذا اصبروا، فلا تستغرب اليوم بارك الله فيك، لا تستغرب أن ترى هذه الأمور التي نراها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تكون الدنيا للكع ابن لكع. من هو لكع ابن لكع؟ ما في حد اسمه لكع ابن لكع، يعني فلان ابن فلان، يعني أحد ما يعرفه. وهذا هو الزمان الذي يتكلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تزداد الأمور سوءا في بعض المناطق، ولكن عند بعض الناس في خير. فإذا هذا يسمى عند أهل العلم عام مخصوص، عام مخصوص أو مطلق، يعني أتى بصيغة الإطلاق أو بصيغة العموم، ولكن يخص ويستثنى منه شيء. فنسأل الله السلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من المصلحين. بارك الله فيكم. اتصلت الزبير بن عدي في اجين سو انس ابن مالك ون بكلاكتن اونس باي ايم über die schlechten behandlung über die schlechte behandlung und die drangsal die uns von al-hajjaj zuteil wurde. Er sagte, seid geduldig, jede Zeit folgt eine schlechtere, bis ihr euren Herren trefft. Das habe ich dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen gehört. Das ist bei Al-Bukhari. Barakallahu, diese Überlieferung ist wichtig, und ich denke auch, ist wichtig für unsere Zeit, weil wir so ungefähr das Gleiche haben in unserem Leben. Die Leute gingen zu Anas. Erstmal, Anas ibn Malik ist der Gefährte von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und Anas blieb bis Jahre ungefähr 90 der Auswanderung am Leben. Warum? Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam für ihn Bittgebet gemacht hat, dass er viele Kinder bekommt und dass er auch alt wird. Und Anas war natürlich einer der großartigen Sahaba, radwanallah alaihim jami'an. Al-Hajjaj war der Herrscher, von Irak zur Zeit von Umayyaden. الأمويين. Und der Hajjaj war bekannt. Er war Tyrann. Er war eine Person, die keine, sozusagen, keine Kompromisse hat. Bei ihm, das war am leichtesten, ein Schwert rauszuziehen und eine Person zu köpfen. Der war so. Al-Hajjaj hat die Kaaba kataboliert. Er hat Al-Kaaba kataboliert und er hat Teile von Al-Kaaba zerstört. Das wird Al-Kaaba, unser Fokus, unsere Qibla. Al-Hajjaj hat Sahaba getötet, Gefährten vom Propheten Muhammad s.a.w. getötet. Er hat Abdullah ibn Zubair in Mekka gekreuzigt. Und er hat Mekka umzingelt, Al-Hajjaj. Er war sehr grausam und hart. Aber von der anderen Seite, Al-Hajjaj hat den Koran auswendig gelernt. Er war literarisch begabt und er war zum Teil auch in manchen Dingen gerecht. Der war Tyrann, aber in anderen Dingen gerecht. Und zur Zeit von Al-Hajjaj haben die Muslimin große, große Länder befreit von Schirk und die haben zum Islam dort aufgerufen. Die Gelehrten zur Zeit von Al-Hajjaj haben unterschiedliche Ansichten gehabt bezüglich Al-Hajjaj. Manche haben gesagt, Al-Hajjaj wäre kein Muslim. Andere haben gesagt, doch, er ist Muslim, aber der ist Tyrann und der ist ungerecht. Aber für uns ist wichtig hier nicht Al-Hajjaj an sich selbst, sondern das Beispiel von Al-Hajjaj. Das heißt, die Muslime haben ihre Religion praktiziert und Al-Hajjaj war ihr Führer und der war so grausam und er hat so ungerecht mit ihnen gehandelt. Oder er hat sie behandelt. Ungerecht. Warum aber? Im Islam finden wir die Antwort. Und zwar, im Islam ist die Sache so. Wenn das Volk gut ist, dann bekommt das Volk einen gerechten Führer. Als Gabe von Allah, subhanahu wa ta'ala. Wenn das Volk aber schlecht macht und schlecht ist, bekommt das Volk einen schlechten Führer. Als Prüfung von Allah, subhanahu wa ta'ala. So ist das in unserer Religion. So ist die Regel im Islam. Aber subhanallah, in unserer Zeit wollen manche Leute auch diese Regeln, die wir im Koran und in der Sunna kennen, die wollen das ändern. Deshalb siehst du, dass manche Leute denken, sie sind gut und sie sind super, aber immer die anderen sind schuld. Und siehst du, manche Leute heute hörst du, die ganze Zeit reden sie nur von Führern, Führern, Führern, Führern, Regierungen, Regierungen. Als ob die gut wären und nur die anderen schlecht machen. Aber in der Religion ist total anders, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam uns was anderes erzählt hat. Abdul Malik ibn Marwan war der Khalif von Al-Amawiyyin, Umayyaden Zeit. Man hat ihn gefragt, wieso behandelst du die Leute schlecht? Der hat gesagt, und wieso machst du nicht wie Abu Bakr und Umar? Dann hat er ihnen gesagt, wollt ihr so einen Führer wie Abu Bakr und Umar? Da haben sie gesagt, ja, natürlich. Der hat gesagt, ja, wenn ihr so wie die Männer von Abu Bakr und Umar werdet, das ist wie das Volk damals, dann werdet ihr auch einen Führer wie Abu Bakr und Umar bekommen. Aber ihr seid nicht so wie diese Männer. Deshalb bekommt ihr auch das nicht. Ali ibn Abi Talib, zu ihm kam einer von Khawarij. Al-Khawarij waren diese Leute, die den Weg vom Islam, von den Gefährten vom Propheten Muhammad zusammen verlassen haben und die haben angefangen, die Muslime vom Islam auszuschließen und sie haben aufgerufen, dass man die Muslime tötet und deshalb haben sie die Sahaba getötet, die haben sehr Schlimmes getan und grausam waren sie. Einer von Khawarij kam zu Ali ibn Abi Talib. Er sagte ihm, wieso waren Abu Bakr und Umar gut und man hat sie nicht kritisiert. Aber wieso kritisiert man dich? Da hat gesagt, ja, Abu Bakr und Umar haben Männer gehabt, wie ich und die Gefährten vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Aber ich habe Männer wie du und diese Leute, die wie du sind, das wird wie Khawarij. Deshalb habt ihr mich. Ich bin nicht besser als Abu Bakr Umar. Das wird, wenn das Volk gut wird, dann wird auch wird der Führer gut sein. Aber wenn das Volk schlecht macht und schlecht tut, dann wird der Führer schlecht werden. Ist das so immer? Natürlich nicht, nicht immer. Aber wenn der Führer schlecht ist, dann ist das Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir glauben, wenn wir unsere Rechte im Leben nicht bekommen, dann werden wir das am letzten Tag bekommen. Und wenn der Führer uns schlecht behandelt hat und wir haben Geduld gezeigt, dann werden wir unsere Rechte bekommen am letzten Tag. Aber leider, wir merken das nicht bei vielen Muslimen heutzutage. Weil manche Muslime, wenn er in Deutschland ist, der geht auf Mimbar und dieser Führer und der redet über sich schlecht. Aber wenn er nach Hause fährt, glaubt ihr mir, wenn er zu Hause ist, Wallah, Wallah, sagt er kein zwei Wörter. Und wenn sie von ihm was verlangen, dann macht er, was sie sagen. Aber wieso hier in Deutschland Löwe und in deinem Land Maus? Er sagt man ja, dort gibt es vielleicht, die werden mich ins Gefängnis bringen oder Todesstrafe und so weiter. Das bedeutet, wenn man gerecht ist und wenn man, das bedeutet, du machst das nicht für Allah. Deshalb, Barakallahu fikum, ich möchte, dass das wir, wallah, als ich heute dieses Hadith so gelesen habe, ich habe das einmal gelesen, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Und ich überlege die ganze Zeit über diese Sache, ja. Wir glauben doch an den letzten Tag. Und wenn wir unsere Rechte nicht in diesem Leben haben, dann werden wir das am letzten Tag bekommen. Deshalb, warum klagen wir? Wenn wir genau wissen, dass wir die Rechte bekommen. Was sagte der Prophet Muhammad s.a.w. dazu? Er sagte, wenn der Führer schlecht ist, dann musst du Geduld zeigen. Wenn er auch dich peitscht und dein Vermögen wegnimmt, da hat man gesagt, sollen wir gegen sie nicht kämpfen mit Schwert? Der hat gesagt, solange sie das Gebet, die Religion, ausüben lassen, dann nicht. Oder solange ihr kein deutlichen Kuffer von ihnen sieht. Die Gelehrten sagen, wenn auch ihr deutlichen Kuffer sieht, dann dürft ihr nicht kämpfen gegen diese Leute, außer dass ihr sozusagen genau wisst, dass die Fitna, die Versuchung nicht größer wird mit diesem Kampf. Und schaut mal jetzt, was in den Ländern der Muslime passiert. Die wollen kämpfen gegen die Führer, die haben keine Kraft, die haben keine richtigen Leute, kein Ulama, keinen richtigen Iman. Am Ende töten sie Hunderte von Tausenden von Menschen. Hunderte von Tausenden von Menschen. Und dann sagen sie, ja, weil der Führer schlecht ist. Aber das ist nicht in unserer Religion so. In unserer Religion ist anders. Die Methodik der Muslime, wie sie mit dem Führer umgehen, bei Al-Sunnah al-Jama'ah ist total anders. Man muss Geduld zeigen. Man muss erstmal die Basis ändern. Dann wird die Gipfel der Pyramide geändert. Aber wenn man von oben anfängt, dann wird man niemals schaffen. Und das ist die Regel im Islam. Ist das Volk gut? Macht das Volk gut? Allah gibt ihnen. Es gibt auch eine Überlieferung, aber die Überlieferung ist schwach. Es gibt so eine Überlieferung. Wenn die Leute gut sind, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihnen gute Führer geben. So ist die Überlieferung. Und die werden ihnen sie gut behandeln und die werden ihnen Barmherzigkeit geben. Aber wenn das Volk schlecht ist, dann werden sie schlechte Tyrannen für Rabbe kommen. Deshalb sagte hier Anas, Qudwallah alayhi, Isbiru. Zeigt Geduld. Wenn das mit euch passiert, zeigt Geduld. Dann sagte er, pass auf jetzt. Der sagte, jederzeit folgt eine schlechtere, bis ihr euren Herrn trefft. Wer hat das gesagt? Der Prophet Muhammad s.a.w. Jederzeit wird schlechter. Was bedeutet das, jederzeit wird schlechter? Das geht nicht um die Zeit an sich selbst. Das geht um die Praktizierung der Religion. Das wird jede Zeit, jede Generation, die danach kommt, die wird nicht besser werden in der Religion, sondern die wird die Religion schlechter praktizieren. Aber ist das so allgemein? Nein. Diese Art von Hadithen, die heißen die allgemeinen Hadithen, aber die sind spezifisch. Das ist allgemein, normalerweise allgemein. Aber es gibt, die Bedeutung ist spezifisch. Das bedeutet, allgemein wird das so sein, aber spezifisch nicht. Wie? Es werden nicht überall die Leute schlecht werden. Es wird immer stets auch gute Leute bleiben. Weil der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, es wird stets eine Gruppe von meiner Nation auf dem richtigen Weg bleiben. Diese Leute, die werden nicht schlechter, die werden besser. Und wir können das selber durch unser Leben auch. Es gibt in vielen Ländern, die Lage der Muslime war schlecht. Aber dann ist es besser geworden. Wenn du jetzt unsere Lage hier in Deutschland vor 15, 16 Jahren betrachtest mit unserer Lage jetzt, unsere Lage ist besser jetzt geworden. Es gibt mehr Moscheen, es gibt mehr Muslime, es gibt mehr Konvertiten und so weiter. Von einer Seite, von der anderen Seite vielleicht schlechter, weil man uns mit dem Terrorismus und mit Extremismus in Verbindung bringen möchte. Möchte, sage ich, oder will. Weil wir das nicht sind. So, barakallahu fikum, allgemein, das wird so sein. Wenn die Leute weit von der Quelle sind, dann wird die Religiosität der Leute immer schwächer. Aber das heißt nicht, alles weg, nein. Es wird immer Gutes in dieser Nation bleiben. Was ist unsere Geduld? Was ist unsere Pflicht? Wir zeigen Geduld. Und wir wissen, Allah subhanahu wa ta'ala wird uns unsere Rechte am letzten Tag geben. So sollte der Muslim sein in seinem Leben. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Das ist ein sehr schönes Hadith. Sollte man sich überlegen, wie man im Leben sein. Auch wenn die Muslime heutzutage nur Geld haben wollen und wenn sie nur Macht haben wollen und wenn die Muslime, wal'iyadu billah, Begierden der Dunya haben wollen, natürlich wird ihre Lage so sein, dass jede Generation schlechter als die andere ist, weil sie nicht für Religion tun. Aber wenn sie ihre Religion praktizieren wollen und wenn sie besser die Religion praktizieren wollen, dann wird ihre Lage besser. Und das ist, was der Sinn hier in diesem Zusammenhang, Allah Ta'ala ala wa'alam. Und der Prophet hat gesagt, die Stunde wird nicht treffen, bis diese Dunya, bis das diesseitige Leben für Luka ibn Luka sein wird. Wer ist Luka ibn Luka? Eine Person, die nicht bekannt ist und sein Vater nicht bekannt und sein Großvater nicht bekannt. Also man kennt diese Leute nicht. Und die kommen, die wollen sich alle, die größten Gelehrten aller Zeit machen. Und wir sehen das heutzutage, jeder sagt, was er will. Und jeder will machen, was er will. Und jeder redet über Islam, wie er will. Wenn du sagst, ach, hast du Wissen? Der sagt, ja, ach, lass mal die Leute. Jeder hat seine Meinung. Du hast deine Meinung, aber nicht in der Religion. Du hast deine Meinung, ob Tomaten schmecken oder nicht. Und ob Pizza schmeckt oder nicht. Aber Meinung hast du nicht im Islam. Im Islam gibt es, قال الله, قال الرسول. Allah sagt, der Prophet sagt. Aber wenn wir das verlassen, und wir wollen nicht nach Koran und Sunna leben, und jeder will, was er von Gelüst hat, praktizieren, dann wird natürlich die nächste Generation schlimmer und die nächste schlimmer und so weiter. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعة هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر رواه الترمذي وقال حديث حسن ولكن الحديث ضعيف وهو في ضعيف الجامع والسلسلة الضعيفة وضعيف الترمذي الحديث ضعيف وباعتبار الحديث ضعيف بارك الله فيكم إن شاء الله ننتقل للحديث الذي بعده فالحديث الضعيف لا يستخدم في ديننا لا في العمل ولا في العقيدة ولا فضائل الأعمال ولا أيضا يعني ينشر بين المسلمين لأنه ضعيف أصلا والعاقل إذا قيل له عندك بيت جاهز جديد وعندك بيت خربان وضعيف أين تسكن؟ يقول بالخربان الضعيف تقول له عندك سيارة جديدة وكل أمورها جيدة وعندك سيارة كلها فيها هنا عطل وهنا عطل وهون خراب وهون خراب تسوق السيارة الجديدة اللي ما فيها عطل ولا اللي فيها عطل طيب، فكذلك في الدين، إذا عندنا حديث صحيح وحسن وعندنا ضعيف، نترك الضعيف وناخذ بالصحيح والحسن. فانتبهوا لهذا بارك الله. أبو هريرة überliefert, dass der Prophet gesagt hätte, verliert keine Zeit, Gutes zu tun, bevor ihr von einem der sieben Unheile eingeholt werdet. Der Armut, die deine Weisheit beeinträchtigen könnte, oder dem Wohlstand, der dich irreführen könnte, oder der Krankheit, die deiner Gesundheit schaden könnte, oder dem hohen Alter, das deine Sinne beeinträchtigen könnte, oder dem plötzlichen Tod, oder dem Erscheinen des Dajjal. All dies sind schlimme Ereignisse, die euch treffen können, oder die Stunde des letzten Tages, die in der Tat viel härter und bitterer ist. Das ist bei At-Tirmidhi. Aber diese Überlieferung ist schwach. Diese Überlieferung ist schwach. Und wenn die Überlieferung schwach ist, barakallahu fikum, dann brauchen wir das nicht behandeln, weil wir in der Religion nur authentische Überlieferungen nehmen und keine schlechte Überlieferungen nehmen. Aufpassen in diesem Zusammenhang. Und ich habe Beispiel auf Arabisch gegeben. Und zwar, wenn jemand dir sagt, es gibt zwei Häuser, ein Haus ist neu und alles funktioniert in diesem Haus. Und ein Haus ist alt und das kann sozusagen auf deinen Kopf fallen. Was nimmst du von den beiden Häusern? Das Gesunde oder das Kranke? Da sagt man, ich nehme das Gesunde. Wenn du sagst, das Kranke, dann bist du verrückt. Ein Auto funktioniert, alles ist in Ordnung, fahrbereit und alles in Ordnung, und ein Auto ist kaputt und du weißt nicht, was mit dir passiert. Nimmst du kaputt oder fahrbereit? Sagen wir natürlich fahrbereit. Und das ist auch das Gleiche in der Religion. Die schwachen Hadithe, die sind sozusagen wie diese Kranke, das kaputte Haus oder das kaputte Auto. Das Neue, das Richtige, ist auch sahih. Deshalb soll jemand nehmen, barakallahu fikum. Das letzte Hadith, inshallah, in diesem Kapitel. Das letzte Hadith in Kapitel 10, barakallahu fikum. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رواه مسلم. بارك الله فيكم. هذا الحديث هو في خيبر، في يوم خيبر. خيبر كانت معقل اليهود وكانت عبارة عن حصون ثلاثة ثلاثة ثلاثة، ثلاث حصون ثلاث حصون ثلاث حصون، وكانت منيعة جدا، والمسلمون حاولوا فما استطاعوا أن يفتحوا خيبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله والرسول. وهذا بارك الله فيكم، هذه تزكية لعلي رضوان الله عليه، ولكن ليست فقط في علي أنه هو يحب الله والرسول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا عن غير علي أنه يحب الله والرسول، ولكن فيها تزكية لعلي رضوان الله عليه. قال لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله والرسول، ويحب في رواية ويحب هو الله والرسول، يعني علي رضي الله عليه يحب الله والرسول، وهذه شهادة له وتزكية له أن الله يحبه والرسول صلى الله عليه وسلم يحبه. يفتح الله على يديه. قال عمر قال الله ما حببت الإمارة مثل ذلك اليوم، تمنيت لو أنا أكون ذلك الشخص، لأنه يا أخوان يقول الله يحبك، شو بدك أحسن من هيك؟ الله يحبك والرسول يحبك، فليس من باب الإمارة يعني خلص القيادة، ولكن مثل اليوم يعني كل واحد يصير بده قائد، إنما بارك الله فيكم من باب هذه التزكية العظيمة أنه يحب الله والرسول. فدعا علي. طبعا علي لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم كان علي بارك الله فيكم به رمد بعيون، علي كان مريض وما كان يرى جيدا، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في يده ووضعه على عينيه، فصار علي يبصر أحسن مما كان عليه، وشفاه الله سبحانه وتعالى مباشرة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانتبه هنا مسألة مهمة، قالوا امشي روح ولا تلتفت، ما تلتفت حتى يفتح الله عليك. فعلي بن أبي طالب لما راح، لما مشى أراد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال، بس شو قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تلتفت. فما التفت؟ يعني قال له لا تلتفت ما التفت. نحن اليوم كم من قول في الكتاب وكم من قول في السنة، نسأل الله السلامة. وسبحان الله يا أخوة، هذه يجب أن تبقى هكذا مزروعة في عقولنا وفي قلوبنا. قال له لا تلتفت، فعلي كان يريد يسأله ماذا يفعل، فما التفت طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو التفت كان وسأله ما فيها شيء، ولكن ما التفت فصح، وقف وصح. قال له على ماذا؟ قال له امضي على رسلك حتى تنزل بساحتهم فادعوهم إلى الإسلام. هنا رواية أخرى عن مسلم، أما رواية البخاري غير. فقال له حتى تنزل بساحتهم فادعوهم إلى الإسلام. فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحق، أي الإسلام عنده له حق، وحق الإسلام شروط لا إله إلا الله، حق الإسلام تطبيق الإسلام، مو حق الإسلام فقط كما يظن البعض يقول باللسان لا إله إلا الله وخلاص. يا أخوة المنافقون كانوا يقولوا لا إله إلا الله باللسان، وكان منهم يصلي أيضا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان في قلبه كافر والعياذ بالله، ولكن أمام الناس يظهر شيئا آخر. فانتبهوا لهذا بارك الله فيكم. لا إله إلا الله مفتاح الجنة، هذا المفتاح له أسنان، هذا المفتاح له أسنان. لا إله إلا الله تحتاج منا عمل، تحتاج منا جهد، تحتاج منا أن نطيع الله سبحانه وتعالى وأن نعمل بالذي أوجب الله سبحانه وتعالى علينا. هذا حق الإسلام، وحسابهم على الله، حسابهم على الله. إن أساءوا فالله سبحانه وتعالى إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، إن أحسنوا الله سبحانه وتعالى أجرهم وأدخلهم الجنة. وهذه عقيدتنا. المسلم يا أخو، المسلم الذي يعصي الله سبحانه وتعالى ولا يتوب من المعصية، هذا يوم القيامة الله سبحانه وتعالى إن شاء يغفر له إن شاء يعذبه، أما إن تاب يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى بارك الله فيكم أن يثبتنا على الحق. بارك الله فيكم. ده ثلاثة حديث عن ديزم كابيتل عن أبو هريرة. أم تاك دشلخت فون خيبر زاكت ده جزنت الله إش ذا ده ديزة ستانت أرت يمن دل يبقيمن ده سوير دي فلاغي ده الله انزين جزنت الليت مجا الله انز دوش إين zum Sieg verhelfen. Dazu erzählte Umar: Ich hatte noch nie ein Kommando begehrt oder sozusagen Führung begehrt, doch an jenem Tag hoffte ich, dass mir die Gelegenheit gegeben würde. Der Gesandte Allah rief jedoch Ali ibn Abi Talib und übergab ihm die Flagge und sagte: Gehe voran und gib auf nichts weiter Acht bis Allah und guck nicht zurück sozusagen und kehre nicht zurück oder blicke nicht nach hinten. Und bis Allah durch dich den Sieg erteilt. Als Ali das hörte, bewegte er sich ein wenig nach vorne und fragte mit lauter Stimme, ohne sich umzudrehen: O Gesandter Allahs, wofür werde ich mit ihnen kämpfen? Er antwortete: Kämpfe so lange, bis sie bestätigen, dass es niemanden gibt, der anbetungswürdig ist außer Allah und dass Muhammad sein Gesandter ist. Wenn sie das tun, sollen ihr Leben und Besitz sicher bleiben. Und ihr Lohn ist bei, oder ihre Abrechnung ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das in Sahih Muslim. Das ist die Geschichte von Khaybar. Khaybar war eine Stadt, die war von den Juden, und das war so. Die waren drei Burgen. Und die Muslime haben versucht, sie könnten Khaybar nicht befreien. Und der Prophet Muhammad s.a.w. sagte: Ich werde morgen diese Flagge, das wird Führer der Armee, jemanden geben, durch ihn werden wir den Sieg bekommen. Und diese Person liebt Allah und seinen Propheten. Und Allah liebt ihn und der Prophet liebt ihn. Natürlich die Sahaba, jeder wollte das haben. Weil hier, es gibt eine große Teskia. Es gibt eine Bestätigung, dass diese Person gläubig ist. Dann sagte der Prophet Muhammad Sassan, wo ist Ali ibn Abi Talib? Dann haben sie gesagt, der ist krank. Seine Auge tut ihm weh. Der Prophet Muhammad Sassan hat gesagt, holt Ali. Der Prophet Muhammad Sassan hat gespuckt in seine Hand und er hat das auf seinen Augen getan. Ali ibn Talib war sofort gesund. Die Krankheit von seinen Augen war weg. Und der hat ihm die Flagge gegeben. Das wird der Prophet hat bestätigt, dass Ali radhiyallahu alayhi Allah subhanahu wa ta'ala liebt und dass er den Propheten liebt und dass Allah Ali liebt und der Prophet Ali liebt. Das ist nicht nur für Ali ibn Abi Talib radhiyallahu alayhi. Es gibt auch bei anderen Sahaba, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, er liebt Allah und Allah liebt ihn. Aber speziell für Ali, natürlich Ali radhiyallahu alayhi ist der vierte Khalif und Ali radhiyallahu alayhi ist einer der besten von Sahaba radhiyallahu alayhi. Einer der besten von Muslimin. Radwallahu alayhi. Der hat das genommen. Aber der Prophet sagte ihm, dreh dich nicht um. Und du sollst weiter marschieren. Bis du bei ihnen bist. Ali ibn Abi Talib, als er ein bisschen marschierte, er wollte den Propheten fragen, was soll ich ihnen sagen, was soll ich mit ihnen tun? Aber der Prophet sagte ihm, dreh dich nicht um. Der hat sich nicht umgedreht. Weil er gehorcht, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt. Er stand und er sagte ihm laut, O Prophet, was soll ich, wofür? Und so sollte der Muslim sein. Der Prophet sagte ihm, dreh dich nicht um, er hat das nicht getan. Aber wir sollten uns fragen nur, wie viele Ayat wir lesen und da steht, du darfst das nicht. Wie viele Ahadithe, du darfst das nicht, tu das nicht und wir tun. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Der hat ihm gesagt, geh zu ihnen, bis du bei ihnen bist, dann rufe sie zu La ilaha illallah. Erstmal, bevor du kämpfst gegen die Juden von Khaybar, ruf sie erstmal zu La ilaha illallah. Wenn sie annehmen, dann sind sie Muslime und die sind geschützt. Wenn sie nicht, dann kämpfst du, bis Allah subhanahu wa ta'ala dir den Sieg gibt. Und die Abrechnung ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, nehmen diese Leute den Islam an, dann sind sie unsere Brüder. Nehmen sie das nicht an, dann kämpfe gegen sie. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Deshalb, wir müssen etwas verstehen. La ilaha illallah an sich selbst. Nur durch die Zunge genügt nicht. La ilaha illallah muss vom Herzen kommen. Und durch die Zunge bestätigt. Und man muss das bestätigen im Leben. Viele Leute sagen La ilallah oder beten auch. Es gab Heuchler, die La ilallah gesagt haben und die haben gebetet. Aber das genügt nicht. La ilallah ist Schlüssel des Paradieses. Und dieser Schlüssel hat sozusagen Zähne. Und diese Zähne, die sind die Taten und die Bedingungen von La ilaha illallah. Und man muss etwas tun, damit man La ilaha illallah subhanahu wa ta'ala bestätigt im Leben. Aber dass man nur sagt und nicht tut, das ist falsch. Und manche Leute heute unter uns, Muslimen, die denken, das ist nur Wort. Nein, La ilaha illallah ist nicht nur Wort. La ilaha illallah ist Wort. La ilaha illallah ist Tat. La ilaha illallah ist hier Absicht. Und La ilaha illallah ist Verinnerlichung im Herzen. Alles zusammen. Und es gibt für den Islam, es gibt für den Islam, im Islam, es gibt Rechte und Pflichten. Wenn du Muslim bist, dann hast du Verpflichtungen. Und du musst das machen. Wenn du das nicht tust, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala mit dir abrechnen am letzten Tag. Und in unserer Religion ist die Sache so. Tust du Sünden, begehst du kein Tauba und machst du kein Tauba, Allah entscheidet am letzten Tag, was mit dir ist. Wenn er will, wird er dich bestrafen. Wenn er will, dann wird er dir verzeihen. Allah entscheidet. Und er ist gerecht. Tust du schlecht im Leben und du machst Tauba, du zeigst Reue, Allah subhanahu wa ta'ala nimmt von dir an. Machst du Gutes, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dich ins Paradies bringen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch ins Paradies bringen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salli lahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sima kathira. Das nächste Mal, barakallahu fikum, fangen wir mit Kapitel 11. Das ist Bab al-Mujahada, die Anstrengung بإذنه تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Die Brüder und Schwestern, inshallah im Internet, wir machen Pause bis 9, das wird 21 Uhr und dann machen wir weiter بإذن تعالى ab 21 Uhr. Wenn die Admin bleiben können, dann okay, wenn nicht, dann können wir den Raum zuschließen. Ja? Okay. وسلم محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله سبحانه وتعالى hat uns Männer und Frauen. Subhanahu wa ta'ala hat den Männern befohlen, dass sie die Frauen gut behandeln und hat den Frauen befohlen, dass sie sozusagen den Männern gehorchen. Was sollte ein Mann von bestimmten Eigenschaften haben, wenn die Frau ihn heiraten will? Oder wie sollte der Mann in einer Ehe sein? Was sind die Eigenschaften von diesem Mann? Das ist die Frage, die wir heute vielleicht, barakallahu fikum, beantworten werden. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضُونَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُهُ. Wenn jemand zu euch kommt, der gutes Benehmen hat, guten Charakter hat und gute Religion, wenn er zu euch kommt und er bittet um eure Töchter oder Frauen zu heiraten, dann macht das. Wenn ihr das nicht macht, dann passiert eine große Fitna und Unheil auf dieser Erde. Der Mann, barakallahu fikum, der ein gutes Leben, schönes Leben führen möchte, der sollte eigentlich eine Frau heiraten, die sozusagen von Anfang an ihn akzeptiert und die ihn will. Auf keinen Fall sollte ein Mann eine Frau heiraten, die ihn nicht möchte oder die Zwang verheiratet wird. Das ist die erste Eigenschaft, die sehr wichtig ist, barakallahu fikum. Weil wenn er eine Frau nimmt, die ihn nicht will, dann gibt es große Probleme später. Und sie wird sozusagen das nicht verkraften können. Und man hat gesehen, wenn manche Frauen heiraten und die wollen das eigentlich nicht, nur die machen das natürlich wegen ihrer Familien, dann haben sie kein schönes Leben später. Ein Mann, barakallahu fikum, der wahrhaftig ist, gläubig ist, guten Charakter hat, barmherzig ist, Geduld zeigt. Ein Mann, der Allah fürchtet, der wird gefragt nach seiner Familie, der ist verantwortlich für seine Familie, der ist sauber, der respektiert seine Frau, der ist bescheiden und der ist nicht arrogant. Und er gibt seiner Frau ihre Rechte und er hält ihre Geheimnisse. Der liebt sie für Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn er von ihr etwas Schlechtes sieht, dann guckt er was anderes, was gut ist. So einen Mann will der Islam haben. Aisha wurde gefragt, wie war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er zu Hause war? Aisha sagt, kana fi khidmati ahlihi. Der war im Dienst von seiner Familie. Der Prophet war im Dienst von seiner Familie. Der hat sein Gewand genäht, salawatullahi wasalamu alaihi. Und er hat zu Hause auch geholfen. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Die Frau gibt Allah sein Recht nicht, bis sie dem Mann sein Recht gegeben hat. Das wird gibt die Frau ihrem Mann sein Recht, dann hat sie so Allah sein Recht gegeben, subhanahu wa ta'ala. Allah hat sie befohlen, dass sie gut zu dem Mann ist und dass sie gehorcht. Wenn sie das nicht macht, hat sie das nicht richtig getan. Die Frau soll treu sein. Und zu dem Mann, das gilt für die beide eigentlich, aber die Frau soll treu sein, bezüglich, barakallahu fikum, auch Vermögen und Ehre. Vermögen und Ehre, barakallahu fikum. Die Frau sollte so sein, dass sie ihren Mann gut behandelt und dass sie natürlich treu zu ihm ist in seinem Vermögen. Das wird, sie verschwendet nicht sein Vermögen. Und sie sollte auch, barakallahu fikum, seine Ehre, seine Würde schützen. Der Mann, barakallahu fikum, auch sollte eigentlich seiner Frau ihre Rechte geben, intimen Phasen zwischen Mann und Frau. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns erzählt, der hat gesagt, wenn man auch mit seiner Frau Geschlechtsverkehr hat, dann bekommt man dafür ja Hasana. Da hat man gesagt, ich meine, man befriedigt sein Bedürfnis oder Begierde und bekommt dafür auch noch Hasana. Der Prophet sagte, wenn er das tut, wenn er das in Haram tut, wird das für ihn eine Sünde sein? Da hat man gesagt, ja. Da hat er gesagt, wenn er das auch in Halal tut, dann wird er dafür Hasana bekommen. Deshalb ist es kein Problem, dass die Frau von ihrem Mann auch verlangt nach Intimität und der Mann sollte das geben. Sollte das geben, weil sie das Recht hat. Und eine Frau ging zu Umar ibn al-Khattab. Und die hat ihm gesagt, mein Mann gibt mir sozusagen mein Recht nicht diesbezüglich. Dann hat Umar radhiyallahu alayhi gesagt, der sollte das geben. Und auch, barakallahu fikum, die Frau von Abu Darda radhiyallahu alayha, als sie sozusagen geklagt hat, dass Abu Darda ihr keine Zeit gibt und ihre Rechte nicht gibt, dann war Salman bei ihm. Und Abu Darda wollte die ganze Nacht sozusagen beten. Salman sagt ihm, bleib erstmal, schlaf erstmal, weil dein Körper ein Recht hat, deine Familie ein Recht hat, deine Kinder und so weiter haben Rechte. Und dann als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam davon gehört hat, der hat das bestätigt, was Salman gesagt hat. Barakallahu fikum, der Mann sollte auch ein Mann sein und sollte seine Männlichkeit behalten und nicht wie Frauen werden in der Familie. Das bedeutet, der sollte, wie man auf Deutsch sagt, der sollte die Hose anhaben zu Hause. Ja? Wir sagen Izar. Der sollte Izar anhaben. Ja? Das heißt, Barakallahu fikum, der Mann sollte zu Hause die Führung übernehmen. Und er sollte auch, Barakallahu fikum, um die Familie kümmern. Die anderen auch Eigenschaften, die gehören dazu. Der zeigt Geduld, der zeigt Geduld, der ist barmherzig, der ist wahrhaftig, der kümmert sich um die Frau, der gibt ihr, was sie braucht von Lebensunterhalt und so weiter, alles Barakallahu fikum. Und der kommt für die Familie auf und so weiter. Barakallahu fikum, von den schönsten überhaupt, wahrhaftigsten Geschichten in der islamischen Geschichte ist die Geschichte von Abi Talha und Sulaim. Abu Talha, radhiyallahu alayhi, barakallahu fikum, der wollte Sulaim heiraten, der hat ihm gesagt, okay, aber meine Morgengabe. Der hat gesagt, was willst du als Morgengabe? Der hat gesagt, du nimmst den Islam an. Und deshalb sagen die Gelehrten, die teuerste Morgengabe aller Zeiten. Der hat den Islam angenommen, der hat sie ihn geheiratet. Schaut mal die gute Frau, barakallahu fikum. Die Frauen sollen davon lernen, die Liebe zum Islam, die Liebe zu Allah, die Dawa für Allah subhanahu wa ta'ala, die Geduld und Zufriedenheit mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala entschieden hat, die Erziehung für ihre Kinder, die gute Behandlung der Männer, das sollen sie von dieser Geschichte lernen. Abu Talha hat einen Sohn bekommen, der hat diesen Sohn sehr geliebt. Und Abu Talha war auf der Reise. Abu Talha, radhiyallahu alayhi, war auf der Reise. Und er kam zurück. Um Sulaim, die hat sich schön gemacht und sowas. Abu Talha hat seinen Sohn sehr gemocht. Der hat gesagt, wo ist mein Sohn? Da hat sie gesagt, in der beste, sozusagen, in bester Lage. In der besten Situation. Ihm geht sehr gut. Wisst ihr, was mit ihm war? Der war gestorben. Aber sie hat ihm das nicht gesagt. Nee, die hat ihm das nicht gesagt. Der hat gewartet. Da hat sie sich schön gemacht. Und die hat ihm Essen gemacht und sowas. Und er fragt nach seinem Sohn. Sagt ihm, ihm geht sehr gut, mach dir keine Sorgen. Auf jeden Fall, die haben sozusagen diese Nacht zusammen verbracht. Und dann am frühen Morgen, der hat gesagt, wo ist mein Sohn? Da hat sie ihm gesagt, Abu Talha. Allah hat uns etwas gegeben, als sozusagen, als Anvertrautes bei uns. Und wenn er das nimmt, dann ist das seine Sache. Der hat gesagt, wo ist mein Sohn? Der hat gesagt, احتسب الله في ابنك. Das bedeutet, rechne mit dem Lohn bei Allah mit deinem Sohn ab. Kommt immer mit uns zum Fleischendorf. Ilm, Wissen, Lernen, Spaß, Einkaufen, Shoppen, Spiel. رسول الله ربنا وبالإسلام أحيا. Eine Person, barakallahu fikum. Eine Person war mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sie haben gegessen. Sie haben gegessen. Diese Person hat mit seiner linken Hand gegessen. Wir wissen, dass wir mit der linken Hand nicht essen, nicht trinken, nicht nehmen, nicht geben. Wir machen das mit der rechten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihm gesagt, iss mit deiner rechten. Diese Person aus Hochmut, aus Überheblichkeit, hat ihm gesagt, ich kann nicht. Ich kann nicht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, möge Allah subhanahu wa ta'ala das so machen, dass du niemals kannst. Im Hadith steht, diese Person könnte seine Hand nicht mehr zu seinem Mund heben. Wal-iyadu billah. Der hat Lähmung bekommen sofort und er könnte das nicht mehr machen. Da haben die Gelehrten hier gesagt, warum wurde das gemacht? Weil diese Person aus Überheblichkeit das getan hat.